Klirrende Gläser, wir sind beim Genusscast. Hallo Maha, wie geht's dir? Reckbit, mir geht's gut. Noch, das kann sich genau ändern. Heute ist Dienstag, der 22. August 2017. Heute sitzen wir wieder im Phonodrom, nachdem wir ja letzte Woche ja bei mir waren. Und wir haben ein Thema mitgebracht, was mir schon etwas länger auf dem Herzen liegt und das ja quasi abstammungstechnisch auch ganz gut zu mir passt. Mhm. Denn heute stehen bei uns auf dem Tisch 5 Flaschen Wodka. Ja. Und wir werden uns heute mal an das Wodka-Trinken ranwagen. Genau. Und Wodka enthält natürlich Alkohol, dementsprechend auch unsere Warnung von heute. Es war heute aber sehr laut hier. Enthält natürlich Alkohol und dementsprechend warnen wir alle Zuhörer von den übermäßigen Konsum an harten Alkohol, sprich, ich glaube, den Wodka, den wir da haben, hat alles 40%. Ja, 40%, das ist ja auch das, was normalerweise Wodka haben soll. Genau. Es gibt ja auch welche mit 37,5, aber ich mache hier mal zu, oder? Das macht so, das ist ja Wahnsinn, gerade wo wir anfangen, geht es hier rund. Und irgendwas bohrt oder sägt oder wie auch immer. Ja. So, jetzt ist aber auch so zu. Ja. Genau, und darum stehen heute einige Wodka-Sorten auf dem Tisch und die wollen wir heute mal durchprobieren. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt die super Wodka-Experten sind, aber wir haben heute ein bisschen was vorbereitet und werden euch ein bisschen was zu den verschiedenen Wodkas, oder? Gas, genau. Mitteilen und natürlich die für euch probieren. Wir haben zum Glück vorher ganz gut gegessen, weil ich glaube, sonst das muss man tun, ja. Wäre das jetzt für uns wirklich eine sportliche Herausforderung. Nach welchem Kriterium hast du denn diese Wodkas ausgesucht? Also Bestand und neu. Gut. Das liegt ja daran, bin ja in Polen geboren, bin ja mit ganz, ganz jungen Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, jetzt ist auch aufgeklärt, warum es abstammungstechnisch zu dem. Ja, ich habe schon geguckt, es gibt auch Wodka-Brennereien in der Pfalz, also dementsprechend. Müssen wir nochmal ansteuern. Die müssen wir nochmal ansteuern, definitiv. Da gibt es einen sehr guten, den wir ja nicht besucht haben zur letzten Pfalz-Tour an dem Sonntag, weil ja allgemeine Entspannungsstimmung mehr war. Naja, gar nicht mal. Wir sind gewandert. Also ich meine, naja, das Problem ist halt, diese Pfalztour, das sind, man denkt immer, naja, ne, da machen die Urlaub und so und offiziell habe ich ja auch Urlaub. Aber das sind keine schönen Tage. Das sind nämlich deshalb keine schönen Tage, weil wir da ordentlich Programm haben und der Peter hilft uns auch immer mehr über Programm über, als man schaffen kann. Und wenn du da schon rumgefahren bist, rumgelaufen bist und dann auch zig Weinproben hinter dir hast, da hast du dann nicht mehr so richtig Lust auf Alkohol. Und dann war Sonntag und wir wollten auch nochmal in die Weinberge spazieren gehen. Naja, und dann sind wir sozusagen in den Streik getreten und haben gesagt, wir gehen jetzt in die Weinberge. Und dann musste Peter den von ihm geplanten Programmpunkt absagen, nämlich die Schnapsbrennerei. Und ganz ehrlich, um 13 Uhr sozusagen vor dem Mittagessen in die Schnapsbrennerei. Ach, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, ja. Also ich meine, in die Schnapsbrennerei zum Verkosten, das ist ja der Punkt. Ja, es wäre ein bisschen mit Besichtigung gewesen, hätte eine Stunde gedauert und dann Besuch bekommen haben wir. Das ist ja nicht gestorben. Also das machen wir natürlich beim nächsten Mal und dann machen wir es dann vielleicht etwas, vielleicht eher so, naja, es ist schon besser Samstag, Sonntag, weil man dann weniger Weinproben machen kann. Aber vielleicht auch etwas später am Tag. Das könnten wir mal das nächste Mal so einplanen. Ja. Das schaffen wir. Nun gut, nichtsdestotrotz, wir haben ganz viele, wir haben 4 von 5 Wodkas sind aus Polen. Aha, das ist ja schon mal untypisch, denn mit Wodka verbindet man jetzt eher so Russen. Russen. Ja. Naja, es gibt ja auch diesen Streit, wer hat es erfunden? Genau. Ich glaube, darauf wollte ich zusteuern. Das weiß ich. Okay. Eingespielt. Genau, das Thema ist ja vorbereitet. Nee, also mal Spaß beiseite. Das ist nach wie vor ein Konflikt. Der ist noch bis heute präsent, wer da der Erfinder ist. Natürlich beide Länder beanspruchen das für sich. Hm. Soweit ich weiß, gibt es in Polen die älteste Aufzeichnung für den Wodka-Brand sozusagen. Ja, aus dem 15. Jahrhundert genau. Gibt es einen Hinweis darauf, dass dort Wodka gebrannt wurde. Und das ist natürlich schon auch ein guter Hinweis. Nur, dass man insbesondere aus Getreide, und zunächst wurde es ja aus Getreide gemacht, Alkohol herstellen kann, ist ja nun eine Erkenntnis, die es schon aus der Antike gab. Und das hieß dann zwar vielleicht nicht Wodka, in Deutschland war es ja auch gemacht, Korn zum Beispiel wurde gebrannt, und ist ja auch aus Getreide. Am meisten sagt es aus Weizen, während der ursprüngliche Wodka wohl eher aus Roggen ist. Und genau. Inzwischen gibt es ihn auch aus Weizen. Also, dass man das herstellen kann, ist sicherlich seit der Antike und vielleicht sogar schon länger bekannt. Und von daher ist das wahrscheinlich auch schwierig, da einen Anfangspunkt zu setzen. Aber wenn man es sozusagen philologisch richtig macht, dann fängt man natürlich da an, wo es die erste Aufzeichnung gibt. Und das ist natürlich dann in Polen. Und auch wenn die Flaschen mich jetzt lügen strafen, dann vor mir steht eine polnische Flasche mit dem polnischen Präsidentenpalast und drunter steht Wodka mit V. Schreibt man das auf Polnisch mit W? Genau. Und so ist es auch ins Deutsche gekommen, ist ja klar. Die Polen sind die nächsten Nachbarn, das heißt, das Lehnwort haben wir von da. Also die englisch sprechende Bevölkerung ist ja später auf den Wodka gekommen und hat dann ein V genommen. Genau. Und die deutschen Slawisten haben ja auch so eine gewisse Tendenz dazu, lieber V statt W zu schreiben. Und deshalb gibt es ja sicherlich auch Leute, die das mit V schreiben. Es heißt übrigens Wässerchen. Genau, oder genau das. Genau, also man kommt ja aus dem Woda ist Wasser. Woda ist Wasser, genau, das also Wasser. Also slawisch. Und dann panslawisch eigentlich das Wort für Wasser. Und dann Wodka ist quasi das Wässerchen. Ja. Man hat auch früher, also man sagt auch mal Wodka, ne? Mit U geschrieben, statt mit O. Mhm. Das ist so, was ich auch noch vernommen habe bei mir im Verwandtenkreis. Mhm. Oder man sagt auch so ein bisschen als Abwandlung auch Wude. Also WUDE für Wodka, um das Ganze nochmal zu verniedlichen, beziehungsweise wird vielleicht auch in der Jugendsprache in Polen verwendet, dass man sagt, wir trinken jetzt also Wude für Wodka. Wir trinken auch heute, glaube ich, ein paar bedeutende Namen an. Ja, ich meine, ich kenne mich nicht so aus. Du bist da eher der Experte, wie gesagt, abstammungsbedingt. Aber wenn ich das hier vor mir sehe, sind mir zumindest gleich zwei bekannt. Zwar der eine anders. Ja. Soll ich schon mal was sagen? Ja, also. Also, Zubrówka. Zubrówka, genau. Ist normalerweise mir bekannt mit so einem Bison-Grashalm. Genau, so einem Bison-Gras drin. Und wir haben jetzt hier die klare Variante. Also, die eigentlich wahrscheinlich originalere. Und der mit dem Präsidentenpalast, den habe ich auch schon mal gesehen. Also, Belvedere, kommen wir dann gleich noch drauf. Und. Ja, Finlandia haben wir ja noch dabei, also der ist dann wahrscheinlich aus Finnland. Genau. Ja. Habe ich schon, von dem habe ich schon gehört, zumal ich auch Finnen kenne, die natürlich sowas trinken, denn das ist das Nationalgetränk ja. In Finnland. Habe ich aber noch nicht gesehen und auch noch nie getrunken. Ich muss auch dazu sagen, ich bin überhaupt kein Wodka-Trinker. Ich habe einmal Wodka getrunken. In der ehemaligen Sowjetunion war das noch, bei einem Jugendaustausch in Minsk aus Limonadengläsern. Warum man in der ehemaligen Sowjetunion Wodka aus Limonadengläsern trinkt, müssen wir noch erklären. Genau. Du kannst da sicherlich was zu sagen als Wodka-Experte. Ja, ich bin jetzt nicht der große Experte, ich bin auch eher kein häufiger Wodka-Konsument. Natürlich, wenn ich Wodka verwende, dann ist es eigentlich meistens für Cocktails, aber ich habe natürlich auch, wie gesagt, abstammungsbedingt sollte man natürlich dann auch ein bisschen Wodka zu Hause haben und vor allem auch die, meiner Meinung nach, die guten Wodkas, die ich jetzt auch hier mit dabei habe oder mitgebracht habe, um einfach mal einen Wodka mal anbieten zu können. Mhm. Ja, wie trinken die Polen oder die Russen Wodka? Die Wodka trinkenden Polen und Russen, die trinken immer 100 Gramm, was auf Deutsch heißt, 100 heißt 100 und Gramm, klar, Gramm. Und dementsprechend ist ein Wodka-Shot in dem Sinne 100 Gramm, also 100 Milliliter. Genau. Und dementsprechend gibt es auch in Polen also und in 0,1 Liter, da, das ist eben schon so ein bisschen so ein Weinglas. Genau. Und da wir, also da es die Gläser schon fast gar nicht mehr gibt, das gibt es halt andere Gefäße, die halt 100 Milliliter oder mehr fassen und dementsprechend gibt es natürlich auch noch Regionen in Polen auch in, oder in Russland, wie du es ja auch kanntest, die halt dann Weißrussland, aber genau, Weißrussland dann natürlich auch das aus größeren Gläsern trinkt, um halt diese 100 Gramm, diese 100 Milliliter zu haben. Mhm. Interessant ist auch, dass du in Polen auch 100 Gramm Wodka kaufen kannst. Es gibt also so Miniaturflaschen und da ist dann genau 100 Milliliter drin. Also für diesen Stockgramm. Und in Polen trinkt man denkt immer so, die Polen und die Russen, die saufen den ganzen Tag nur Wodka. Das ist nicht richtig. Also natürlich haben die einen großen Wodka-Konsum. Aber in Polen, ich kenne es nur aus Polen, trinkt man nur Wodka in Gesellschaft. Das heißt, wenn du Familie, Freunde da hast und Wodka ist auch immer ein Essensbegleiter. Das heißt, man isst dazu meistens sehr fettig. Natürlich in Polen viel Fleisch, also sehr fettige Kost. Und das ist dann praktisch so ein zwischen den Mahlzeiten oder halt zwischendrin mal, um halt dann das wieder etwas erträglicher zu machen. Ich meine, es mag an meiner protestantischen Prägung liegen, aber ich trinke ungern Alkohol, wenn ich alleine bin. Ja, in Polen. Das ist irgendwie, man kommt sich immer vor wie ein Alkoholiker. Genau, das ist auch in Polen, sagt man auch das, Leute, die halt Wodka allein trinken, sind passé Alkoholiker. Hm. Das ist einfach das sagt man einfach so. Hm. Genau. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über Wodka gesprochen. Ich würde sagen, wir probieren erstmal den ersten. Man denkt immer, Wodka schmeckt nach nichts, weil viele Leute, sage ich mal, auch für die Cocktails vielleicht auch in einem Wodka-Segment greifen, was ich persönlich nicht kaufen würde, weil es dann viele Fuselstoffe hat und komisch riecht und schmeckt, das dann halt wirklich nur geeignet ist, um Cocktails zu machen, also mit anderen Zutaten das zu übertünchen, sage ich ganz bewusst, und halt den Wodka nur drin zu haben als den Alkohol, als den Alkoholträger, weil der halt ziemlich gut ist, weil halt relativ neutral schmeckt. Mhm. Aber dass Wodka nicht neutral schmeckt, trotz vierfacher oder fünffacher, sechsfacher Destillation und Filterung, natürlich hat die Grundsubstanz hat schon einen gewissen Grundgeschmack und das möchte ich gerne heute mit dir mal mal erkennen. Fusel klingt immer so ein bisschen böse, aber natürlich die Fuselöle, die nun gerade im Wodka nur sehr gering bis gar nicht vorhanden sind, sind manchmal natürlich auch so ein bisschen Geschmacksträger bei anderen Getränken. Das muss man ja auch sehen. Wir hatten ja neulich über Rum gesprochen und so. Also nicht immer alles verteufeln, nur weil das komisch klingt. Aber Wodka zeichnet sich eben dadurch aus, dass da wenig Fuselöle drin sind. Fuselöle sind so kurze Ketten von Alkoholketten, genau, die beim Brennen mit entstehen. Und das heißt, sie sind, glaube ich, eigentlich Nebenprodukte des Hefestoffwechsels. Also die gibt es auch im Bier und so und im Wein. Und die dienen tatsächlich auch als Geschmacks- und Aromastoffe. Deshalb, der reine Wodka, der das nicht enthält, der schmeckt dann eben auch neutral. Der ist halt geschmacksneutral. Ne? Das muss man eben auch sehen. Ne? Also deshalb bin ich gespannt. Also ich kenne mich nicht aus und ich war eben gerade deshalb auch kein Freund vom Wodka, weil ich immer den Eindruck hatte, das schmeckt ja entweder nicht oder nach nichts. Deshalb ist das jetzt für mich natürlich besonders interessant. Und bevor du jetzt nochmal drauf kommst, das ist vorhin ein bisschen versandet. Ich hatte dich ja gefragt, welche Kriterien du hast. Da hast du gesagt, ja, Bestand und Zukauf. Mhm. Und dann hast du jetzt erzählt, dass du sehr hochpreisige Sorten genommen hast. Ja. Jetzt weiß ich immer noch nicht, nach welchem Kriterium außer der Hochpreisigkeit du diese Zukäufe getätigt hast. Also persönlich kenne ich von meinen Eltern her immer Chopin-Wodka als sehr guten, kennenlernen? Sehr guten Wodka, den man auch verschenkt. Also es gibt so ein paar Wodka-Sorten, die verschenkt man, weil die halt vernünftig sind, also hochpreisige Wodkas als Geschenke. Und ich kann mich daran erinnern, wenn ich Wodka mal getrunken habe, durch familiäre Verpflichtungen oder sonst irgendwas, habe ich auch immer mal die guten probieren dürfen. Und ich fand die gut zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, naja, jetzt hast du die zwei, die ich jetzt gekauft habe, die hast du jetzt auch jahrelang nicht mehr probiert und nicht mehr getrunken. Und da dachte ich mir, naja, so eine Wodkaflasche, die hebt ja auch einige Zeit, weil das ja jetzt keine Wodkas sind, aus denen ich jetzt Cocktails gerne verarbeiten möchte, sondern gerne pur genießen. Dachte ich, okay, jetzt schlage ich zu und kaufe die beiden. Und man kann halt auch für Wodka, natürlich gibt es da nach oben hin auch keine Grenzen. Und da kann man auch richtig Geld ausgeben. Also es ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, für der 7 € Wodka Gorbatschow aus dem Supermarkt und das ist Regal. Also in dieser Klasse sind wir definitiv nicht unterwegs, sondern ich glaube, der günstigste, glaube ich, geht hier los bei 25 € die Flasche. Sehr gespannt, weil wir dann natürlich auch Neuland entdecken. Und wir beschränken uns hier auf wirklich den Osten, wenn wir so wollen. Bis auf Finnland. Also Finnland ist ja auch im Osten von hier aus, also Nordosten. Also Finnland, Polen und Russland. Und ein Kriterium war noch, ich habe Wodkas mitgenommen, die nicht flavored sind. Darum auch der Zubrówka Białe, also der pure. Ich habe zu Hause noch flavored Wodkas, sprich nicht jetzt irgendwie Zitrone oder Grapefruit oder sonst was es alles gibt, sondern halt der mit dem Bisongras und noch eine, der auch nochmal eine Grasnote drin hat, der eher so im Bereich Kräuter reingeht. Die habe ich jetzt bewusst nicht mitgenommen und wollte halt, um der Vergleichbarkeit auch gerecht zu werden, halt wirklich nur in Anführungszeichen geschmacklose oder ohne Zusätze haben. Aber Wodka gibt es inzwischen aus allen möglichen Ländern. Ne? Genau. Und auch aus anderem als nur Getreide, da kommen wir sowieso gleich drauf, weil wir auch einen haben, der nicht aus Getreide ist. Also schauen wir, oder nicht nur aus Getreide ist, schauen wir gleich. Und manche sind auch berühmt. Also zum Beispiel der von Diageo vertrieben wird, der Ciroc, ist britisch. Das weiß ich nicht, den hast du wahrscheinlich dabei, um gegen den Brexit zu protestieren, weiß ich nicht. Aber der soll ja auch ganz gut sein. Und der ist, wenn ich richtig mich erinnere, und jetzt sage ich wahrscheinlich Unsinn, aus Trauben. Ja, auch die Franzosen machen, das auch aus Trauben. Also typischerweise, das sind halt also Getreide, Kartoffeln und Melasse. Melasse ist oder Melasse. Oder Melasse. Also alles in Oder natürlich. Man sagt eigentlich, Melasse soll für qualitativ schlechten Wodka reinspielen. Ist nicht wahr. Ich habe zu Hause gehabt, bis vor kurzem, einen Melasse-Wodka, der gar nicht in dem unteren Segment ist, sondern auch da lässt sich auch mit diesem Grundstoff extrem guter, qualitativer Wodka herstellen. Das ist dann übrigens ja wie rum. Genau. Und dementsprechend gibt es da halt auch verschiedene Grundzutaten, aus denen man halt den Alkohol, sprich den Wodka halt machen kann. Ja, wie es geht, werden wir dann auch noch erklären. Genau, es ist halt dem Bier oder dem Whisky machen oder dem Korn machen relativ Man muss wieder weichen stellen. Genau. Das heißt, es wird zerkleinert, zum Beispiel das Getreide zerkleinert. So, dass es ein bisschen aufspringt. Genau. Und dann wird es dann halt so Maische gelegt und dann fängt es halt irgendwie an zu keimen und zu machen und zu tun. Und dann. Ja. Also ist jetzt kein Raketentechnologie-Prozess. Genau. Und einer der sehr alten, ein Prozess, der wirklich seit der Antike bekannt ist. Also von daher nichts Neues sozusagen. Vielleicht noch, um mit zwei, drei Vorurteilen aufzuräumen, hat früher gesagt, dass der Getreide-Wodka der richtige und qualitativ sehr hochwertige Wodka ist und Kartoffeln natürlich durch die Stärkehaltigkeit auch so der schlechtere Wodka ist. Das ist aber nicht so. und aus Melasse sowieso nicht. Also das ist, gibt so ein Gerücht, dass es halt Getreide das Beste, Kartoffel das Zweitbeste und Melasse halt irgendwie das Schlechteste. Mhm. Ist völlig falsch. Also löst euch von diesem Gedanken. Es gibt in, aus allen drei Grundstoffen gibt es sehr, sehr hervorragende Produkte, mhm, die ja auch preislich dann auch sehr hervorragende Preise aufrufen. Also mhm, das hat mit dem Grundstoff nichts zu tun. Auch da zählt ganz viel der Verarbeitungsprozess, wie ich das mache, was ich da so noch an Know-how und Technik reinfließen lasse, um halt aus den Grundsubstanzen eine sehr, sehr gute Qualität mhm zu gewinnen. Ja. Also nochmal kurz zur Destillation. Also das ist natürlich tatsächlich sehr lange schon bekannt, das Verfahren. Und also aus der Antike und ist sozusagen aus der Antike auf uns gekommen, tatsächlich über die Araber, ne, die ja viel, viel nach Europa gebracht haben, also über Spanien. Und ja, und das ist tatsächlich hier Jabir ibn Hayyan wird hier genannt, der halt dieses Verfahren dann auch wieder verbreitet hat im Mittelalter. Und also im Frühmittelalter und ja, so ist das dann, hat das dann in Europa wieder Fuß fassen können. Genau. Vielleicht noch ein kurze Anekdote an den sogenannten Wodka-Hype. Es war ja, Wodka war ein relativ schlecht verkauftes Produkt bis 1950. Genau. Mit dem Moskau Mule. Das ist so. Dementsprechend ist halt Moskau Mule ist ein ganz bekannter Cocktail. Der besteht aus, ich glaube, ein Teil Wodka und drei Teilen Gingerbier. Ich glaube, wenn ich mich nicht täuschen, muss ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall hat es dann eine Firma, und zwar die Firma, ich muss gerade mal gucken, wer das war. Wie hieß denn das Thema? Ich will gerade, ich habe es vorhin noch extra nachgeguckt, weil ich mir wieder vergessen ist, wer es war. Es gab halt eine Firma, bla bla bla. Ich gucke gerade nochmal. Naja, es ist halt über sozusagen die Renaissance, die Renaissance des Wodkas ist an den Cocktail-Hype nach dem Zweiten Weltkrieg. Krieg, genau. Gebunden. Smirnoff. Da gab es Smirnoff. Genau. Da gab es dann die Nachfrage. Übrigens auch. Sind viele russische Wodka-Firmen nach der Oktoberrevolution in den Westen gegangen und Wodka wurde natürlich auch im Westen dann hergestellt, aber eben diese so große Renaissance dann erst in den 50er Jahren. Ja, ich vermute mal, das liegt daran, dass eben auch der Wodka wenig Eigengeschmack hat und deshalb auch ganz gut passt, um eben Cocktails alkoholisch zu machen. Mhm. Denn da, wenn man da irgendetwas nimmt, was einen starken Eigengeschmack hat, dann ist natürlich auch der, hat man sich festgelegt, was man da sonst noch dazu tun kann. Und so lässt es natürlich gerade für den Cocktailbereich das relativ breit und offen. Mhm. Und natürlich dieser designte Cocktail, gerade im Moscow Mule, wird ja so typischerweise in einem Kupferkännchen serviert. Das ist halt so genau, das ganz Typische genau dafür. Und da gibt es ja auch 28.000 Variationen heutzutage davon. Dementsprechend ist das halt ja relativ prägend auch dann wieder für den Wodka-Konsum Ende der 1940er, Anfang 1950. Mhm. Um praktisch das Produkt auch etwas breiter aufzustellen, als es dann zu dem Zeitpunkt war. Die Russen haben ja auch so ein bisschen so ein Trauer-Ding mit dem Wodka gehabt. Erst verboten, damit haben sie es ja erlaubt und rationalisiert und so weiter. Das stimmt, war, ja, ja. Da gab es ja auch ein großes. Ja, es gibt ja, glaube ich, so eine Verschwörungstheorie sogar, ja? Dass das kaiserliche Alkoholverbot mit einem Grund für die Oktoberrevolution war. Denn am Anfang des Ersten Weltkriegs das weiß ich nicht mehr genau, das müssen wir irgendwo in der Wikipedia mal gleich nachschlagen, ist der Wodka oder Alkohol in Russland verboten worden. Genau, richtig. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man die Bevölkerung in Schach halten will. Wenn wir nämlich keinen Alkohol mehr kriegen, dann werden die leicht gereizt. Mhm. Und dann können natürlich auch Revolutionen entstehen. Ach ja, steht tatsächlich auch in der, ja, nicht als Verschwörungstheorie, sondern steht einfach nur als Information, dass 1914 Zar Nikolaus II. Den Ausschank und Verkauf von Wodka verboten hat. Ja. Genau, das hat Ganze zu Einbruch der Steuereinnahmen geführt. Genau. Ja. Also wenigstens, wenn man jetzt sagen will, die Leute wurden nicht revolutionär, weil sie keinen Alkohol mehr hatten, sondern der Einbruch der Steuereinnahmen, gut, der Staatseinnahmen, das ist natürlich auch ein Problem, klar. Und mehr Schwarzbrennerei, genau. Auch schlecht. Also Prohibition ist immer, immer schlecht. Das sieht man hier ganz deutlich. Aber die Bolschewiki haben das dann auch getan. Die haben auch die haben dann erst recht das durchgesetzt bis 1925. Mhm, okay, das wusste ich auch nicht. Jetzt, also sie wanderten nicht aus wegen der Revolution an sich, sondern wegen der Prohibition wanderten die Wodka-Hersteller aus. Genau. Exilrussische Gründung, wie es mir noch von Gorbatschow, genau. So, jetzt haben wir genug drüber gesprochen. Wir sollten uns schon mal einen Schritt. Ja, wir sollten uns eingehen. Hast du eine Reihenfolge? Ich habe angefangen, ich fange damit an. Ach. Oder. Ja, fang. Das ist ja der den du verschenken, das ist der Verschenk-Podcast und der ist auch aus Kartoffeln, zum Teil zumindest. Genau, das ist aus Kartoffeln und der Rest ist aus Roggen und der ist aus. Muss ich gleich mal gucken. Wir dann nicht mit einem Roggen? Okay, wir können auch mit dem Wort kommen. Dann haben wir das Original. Dann fangen wir doch damit an. Mit dem Polnischen. Vielleicht kannst du zur Marke oder beziehungsweise zum Namen was sagen. So war es genau. Ja, zum Namen. Also die Marke, das ist ja, glaube ich, der Haupthersteller Polmos. Polmos? Serarduf. Serarduf ist die Brennerei. Ist die Brennerei. Genau. Der macht einen 40-prozentigen Wodka, der allerdings sehr spät so genannt worden ist, mit dem Namen Belvedere. Und Belvedere heißt das, weil es das Schloss Belvedere. Das Schloss Belvedere in Warschau ist. Das ist inzwischen der Präsidentenpalast in Warschau. Und dieses Schloss ist auch übrigens mit polnischer Fahne unverkennbar abgebildet auf der Rückseite der Flasche und scheint dann durch. Und auf der Vorderseite kann man es dann auch sehen, sogar so ein bisschen vergrößert in der Flasche. Da ist extra was ausgeladen, also ist die Flasche poliert, damit man dieses Bild von der Rückseite sehen kann. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Spiegelbild, weil die Fahne, naja, kann man nicht so genau sagen. Ich würde sagen, die Fahne muss nach rechts wehen, wie sie es auf der Rückseite tut, und nicht nach links. Das sieht so ein bisschen nach Spiegelbild aus. Ja, wenn man jetzt den Palast genau kennte, könnte man das vielleicht sogar sagen, obwohl er vielleicht gar nicht genauso aussieht, wie er hier abgemeldet ist. Das ist ein bisschen stilisiert, glaube ich. Ja, der heißt Belvedere. Warum heißt der Belvedere? Naja, weil Belvedere, das italienische Wort für schöne Aussicht ist. Und von dem hat man offenbar eine schöne Aussicht. Und der hat auch eine Ähnlichkeit mit dem Schloss Bellevue, was ja auch schöne Aussicht hat. Nämlich auch so ein oben so eine Terrasse. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das hat. Aber Belvedere ist eigentlich ein architektonischer Ausdruck, im Gegensatz zu Bellevue. Bellevue heißt nur schöne Aussicht. Belvedere ist oft auch so ein Aufbau, so eine Art Turm, von dem aus man eine schöne Aussicht hat. Genau. Und dementsprechend habe ich gedacht, wir starten vielleicht jetzt noch mit denen mal. Ganz interessant ist, also ich habe jetzt wirklich, ich mache jetzt nur einen Schluck. Sehr schöne Flasche, also. Genau, das ist so Milchglas. Milchglas und eben vorne poliert, damit man halt. Dankeschön. Also da muss man natürlich jetzt polnisch sagen, na zdrowie. Na zdrowie. Riech bitte erstmal. Wusste ich auch. Ja, also riecht nach Alkohol. Ja, es ist halt irgendwie. Okay, probieren wir einfach mal. Ja. Also, Klopp, weißt du, wie man Wodka richtig trinkt? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist für den Genussgas. Also, vielleicht für die Zuhörer dann, wie trinkt man Wodka richtig? Ja, erklär's uns. Also, man nimmt halt das Wodka-Glas, atmet kurz aus. Aus, dann trinkt man den Wodka auf einmal. War nicht so viel. Doch, so viel. Ja, und dann bin ich fertig, hier nach dem dritten Wodka. Das ist auch kein Spaß hier. Und dann musst du halt ganz langsam ausatmen. Und dann bekommst du den Geschmack überhaupt ganz mit. Das brennt dann auch nicht im Hals, sondern ist dann sehr, sehr angenehm. Also ich nehme einen kleineren Schluck. Okay. Was fällt dir als erstes auf? Also brennt jetzt nicht so besonders? Genau, ist nicht so stark brennt, also man merkt auch da eine gute Qualität. Ja, Alkoholisch. Alkoholisch, aber er hat auch Geschmack. Ja. Also ich finde, ein Geschmack ist sehr, sehr dominierend. Das nochmal ein bisschen anders machen, trotz deiner Anleitung. Also er hat keinen Getreidegeschmack. Nee. Also ich glaube eher auch einen fruchtigen Geschmack. Genau, ich finde, er ist sogar cremig. Also merkt, ich finde, im Gaumen ist er sehr cremig. Und ich finde, Vanille ist wirklich was, was so als Geschmack rauskommt. Und Mandel. Ja, Mandel, das merke ich jetzt auch deutlich. Und zum Schluss die Schärfe könnte Vanille. Auch weißer Pfeffer sein zum Schluss. Gell? Also, Ja, weißer Pfeffer ist möglich. Ja. Ja, der hat was. Also wenn man nicht so trinkt wie du, hat er im Abgang ein bisschen was von Pfeffer. Das ist wahr. Das ist mir neu. Also hat doch einen recht komplexen Geschmack, hätte ich nicht gedacht. Also ist ein Roggenwodka vierfach destilliert. Wird auch von der Premium-Marke Moët Hennessy vertrieben. Das heißt also auch die Moët, genau. Die praktisch auch dann diese Premium-Champagner-Sorten machen. Also ist schon, auch damit merkt man halt, dass die, das ist ein Premium-Produkt. Ja. Und wie gesagt, auch wegen der schönen Flasche kann man gut verstehen. Also ist wirklich ein. Oben ist auch noch so eine Steuermarke drüber. Ist das eine polnische Steuermarke? Nee, das ist einfach nur der, ich glaube, so der Abschluss des Etikettes, dass du siehst, dass die Flasche auch versiegelt war. Also, dass niemand die Flasche aufgemacht hat. Das ist keine Steuermarke. Naja. Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön. Naturally smooth. Ja. Es hat mich gewundert, dass auf dieser Flasche, also klar ist natürlich ein internationales Produkt mittlerweile, dieser Wodka. Alles Englisch. Alles auf Englisch. Da steht und wirklich nur die Produktionsadresse hinten halt auch in polnischer, also polnisch ist. Und der Rest ist eigentlich alles komplett internationalisiert, dass man halt es auch wirklich als internationales Produkt halt auch vermarkten kann. Ja, aber sehr schön. Ich würde sagen, wir trinken erstmal ein bisschen mal was nach. Das ist beim Wodka trinken. Beim Wodka trinken. Normalerweise, also wenn die Polen Wodka trinken oder also jetzt in Gesellschaft nicht zum Essen, steht meistens auf dem Tisch immer was zu essen. Und so in der Regel ein bisschen Brot, in der Regel fetten Speck, Gurken, genau. Gekochte Eier, solche Geschichten, die du halt dann zwischendrin einfach dann. Das war da kannst. In der Sowjetunion auch so. Die hatten auch solche Sachen da auf dem Tisch stehen. Genau, dann nimmst du meistens dann so ein Stückchen Brot und machst dann so eine dicke Scheibe Speck drauf. Da ist dann wirklich sehr, sehr viel Fett dran. Genau. Und dann eine Gurke hinterher und dann nimmt man das halt so zum, zum Trinken von dem Wodka. Genau. Ja, sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter im Programm in einen zum Wodka, den man eigentlich ganz gut kennt, aber in einer anderen Sorte kennt. Wollen wir nicht jetzt mal den russischen im Vergleich dazu nehmen? Den hier? Das ist kein russischer Wodka. Das ist kein russischer. Hast du überhaupt keinen russischen? Nein, ich habe keinen. Warum habe ich denn vorhin gesagt, wir hätten auch russischen? Nee, ich habe gesagt, ich habe 4 von 5 Wodkas. Und ach so, das sind alles polnische und ein finnischer. Genau. Finnischer. Ja, aber wir haben gar keinen russischen. Wir haben keinen Wodka, genau. Naja, gut. Habe ich nicht im Bestand. Aha, okay, das ist hier jetzt sehr nationalistisch geprägt. Genau. Wie so oft, weißt du, Pfalz und haben wir ja schon öfters gehört, das wäre ja. Naja, also für die Hörer mit Neigungen zu Russland unter unseren Hörern, die können sich ja damit trösten, dass Polen lange Zeit zu Russland gehört hat. Plus wir noch bestimmt noch eine zweite Sendung machen werden, wo wir dann auf die russischen Wodkas dann mal eingehen. Okay, wir machen weiter mit dem hier. Ja, ja. Und zwar, ich schenk mal ein, dann kannst du ein bisschen mal was zur Flasche sagen. Ja, die Flasche ist auch schön. Also irgendwie sind diese Wodka-Flaschen alle schön. Also selbst die doch recht simple Finish ist nicht ganz so simpel, wie man denkt. Genau, wenn man sie genau betrachtet. Ja, wenn man sie genau betrachtet, genau. Also, ich gebe dir erstmal die Flasche, dann kannst du mir sowas sagen. Also, was wir jetzt als nächstes trinken, ist ein Wodka, der in Deutschland auch sehr beliebt ist, halt Zubrówka. Und zwar Zubrówka, was wir trinken, ist die Variante Białe, das heißt also Weißer oder Czysta, also für den reinen, also für den sauberen. Ist klar, der ist durchsichtig, also wie die anderen genau. auch alle. Genau. Vorne auf dem Etikett ist ein Büffel drauf. Genau, das ist so den ihr Markenzeichen, dass die halt einen Wodka haben, der so ein bisschen leicht grün gefärbt ist durch dieses Gras, was da drin ist. Und das ist halt so ein Büffel, nicht. Also ein Bisongras. Dieser nicht. Aber in der Flasche ist auch Bisongras so eingraviert. Oder genau. Also eben im Glas ist dieses Bisongras auch erhaben. Man kann das fühlen. Dann ist vorne das Etikett drauf. Da steht alles auf Polnisch drauf. Da kann ich also jetzt nicht so viel dazu sagen. Also das könntest du jetzt besser. Und unten sind auch so wie so Auszeichnungen drauf. So goldene Münzen, wo aber auch so ein Bison immer in der Mitte ist. Und hinten ist das Ganze nochmal eingraviert. Auch auf Polnisch. Da steht da auch nochmal Polska Marka, damit man das auch weiß. Und drunter ist nochmal ein Etikett mit so einem Strichcode und da steht auch alles nochmal polnisch drauf. Also hier, das ist irgendwie, hast du wahrscheinlich original mitgebracht. Genau. Steht auch drauf. Originalna. Genau. Die war auch in dieser Geschenkbox drin. Und hier ist auch endlich mal eine polnische Steuermarke genau. drauf. Ja. Also das ist richtig die Steuermarke versiegelt und nicht irgendwie so. Und dazu noch eine Geschenkbox, und die ist auch schön. Genau, das ist diese Geschenkbox dazu, wo er drin war. Und der Weiße wird natürlich auch häufig mit Schnee, mit Schnee in Verbindung gebracht. Und dann steht das auch irgendwie drauf, Jimna Biała. Das heißt also die kalte Weiße, und was natürlich auch ein Synonym für Winter und Schnee ist. Und dann sieht man natürlich auch so Bison, die halt auf Schnee laufen und irgendwo im Wald. Also es ist schon auch eine tolle Geschenkverpackung. Also da steht auch Czisty, also Rainer. Rein, und dann Żywiów. Das ist doch irgendwas mit Leben. Und sag mal, steht hier drauf? Czisty. Żywiów. Auf Żywiów. Der anderen Seite. Ja, ich sehe es hier auch. Auf der auch Seite auch, ja. Genau, Żywiów. Żywioj. Ich weiß es nicht. Ich bin auch, mein Polnisch ist so schlecht. Nein, nicht Żywiów. Żywioj. Żywioj. Genau, das ist ein J, das ist ein durchgeschriebene L. Uhr ist das. Uhr. Żywioj. Żywioj. Irgendwie meine ich, dass das was mit Leben zu tun hat. Aber wir können es ja gleich nochmal nachschauen. Genau. So. Und wie gesagt, der hat ist also auch sechsfach destilliert, aus Roggen. Und du wirst jetzt ähnliche Geschmacke finden. Wie vorher auch, das ist so typisch. Ja, guten, vom Geruch her weniger intensiv, finde ich. Es ist so typisch, also guter Wodka, meistens Vanille, Mandel und Pfeffernoten hast du so mit dabei. Das ist so, was du auch da wieder merken wirst. Ein bisschen süßlicher. Mhm. Ja. Der hat auch Mandel, 5. Weniger Pfeffer, würde ich sagen. Mhm. Der hat auch 5 bis 6 Gramm, hat er wohl Restzucker drin. Sehr viel angenehmer auch. Der brennt noch weniger. Mhm. Der ist richtig mild. Der ist richtig mild, muss man wirklich sagen. Toll. Der hat mehr, würde ich auch sagen, im Geschmack mehr Fruchtnot. Ja, der ist definitiv milder. Also das ist im Vergleich zu dem Belvedere, was wir gerade eben getrunken haben, ist es ein einfacherer zu trinkender Wodka, weil er wirklich sehr mild ist. Und dadurch, dass er halt noch einen gewissen Anteil an Restzucker drin hat, merkt man halt, dass er dadurch auch ein bisschen süßlicher, fruchtiger wirkt und dementsprechend angenehmer zu trinken ist. Mhm. Ja. Alleine habe ich hier so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Sonderzeichen. Mhm. Auf der Tastatur? Auf der Tastatur. Mal nachtrinken hier ein bisschen zu mir. Eine L kriege ich irgendwie nicht. Ich hätte jetzt einfach die Google Translator App genutzt. Ja, die nutze ich gerade. Aber wenn ich es, okay, also wenn ich es falsch schreibe, kommt aus der Übersetzung Element heraus. Das könnte natürlich sein, Element. Also reines Element. Mhm. Ja, gut. Genau, das könnte sein, dass es das auch ist. Und ich mache jetzt mal ein Foto mit Google. Sehr angenehm. Also wirklich. Wodka Czysta, da steht es auch. Reiner Wodka. Und man merkt, man macht ein bisschen warm im Bauch, gell? Mhm. Aber Also wenn ich jetzt wählen müsste zwischen diesen beiden, wäre ich mehr für den Zubrowska. Ja. Also ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Also ja, wärmt, das stimmt. Oh, ich muss gleich hier noch was ausziehen. Mhm. Ich könnte eigentlich das Fenster wieder an, da kommen jetzt die Tiere rein. Draußen wird es dunkel. Genau. So, ich gucke jetzt mal hier. Neutralisieren, nicht Wasser. Use your finger for highlight text, mache ich gerade. Aber es hat nicht erkannt, dieses schiste Jimiov. Ich weiß es nicht, was der hier mitmacht. Machen Sie es einfach umgekehrt. Element auf Polnisch. Da kommt leider nicht das raus, was ich gerne hätte. Ah, jetzt hat er es gemacht. Ah. Was sagt er? Biaue Chiste. Ah. Sagt hier reine Weihnachten Chiste? Ja, kann nicht sein. Irgendwie ist es komisch. Kennt hier was ganz kommen. Naja, okay. Naja, gut. Okay, wollen wir uns nicht weiter mit aufhalten? Ich würde sagen, wir machen mal weiter im Text. Ich verpacke das erstmal wieder. Was wir. Ja, es kommt bei Jiviol wieder Element raus. Aber interessant ist, ja. Wenn ich nur Jivi eingebe, kommt lebendig dabei raus. Ich habe ja gesagt, das hat was mit Leben zu tun. Okay. Bin jetzt wieder selber überrascht über meine Polnischkenntnisse. Ja, das glaube ich. Das ist halt, du hast ja auch mal Polnisch oder Slawisch Sprachen mal. Die haben mal gelernt. Ja. Dementsprechend. Ich hab ein bisschen Russisch gemacht, genau. Jetzt habe ich mir ja noch Wasser über meine Tastatur geschüttet, was man vermeiden sollte. Gut, machen wir weiter im Text. Ja. Der nächste Wodka, den wir trinken, der nennt sich Sobieski. Mhm. Das ist der hier, was du auch mal gesehen hast. Sieht jetzt, glaube ich, von der Flasche her. Flasche sieht eigentlich am unspektakulärsten genau. aus. Genau. Ist auch ein polnischer Wodka auch. Und da habe ich erst gedacht, dass er russischer. Ja, weil. Obwohl der Name natürlich schon polnisch ist. Und unten steht auch Polen drauf. Na, weil der so einen Adler da hat. Und dieser gekrönte Adler ist in der Flasche eingeprägt. Mhm. Das erinnert immer so ein bisschen an Russland. Genau, der ist natürlich benannt nach den Johann der Dritte Sobieski. Was genau, natürlich, Name ist. Ja, so ein Aristokrat, Staatsmann war halt, gell, und König von Polen, Großfürst von Litauen und so weiter. Ja, deshalb auch der Adler. Darum ist er auch so benannt worden. Ich kann jetzt zu dem Johann III. Jetzt nicht so viel sagen, kann, glaube ich, Wikipedia viel, viel mehr. Irgendwie geboren August, 17. August 1629 und gestorben 17. Juni 1696. Also dementsprechend auch nicht so alt geworden. Dann doch ist sehr alt geworden, darum auch wegen dem Wodka, hat man wohl gesagt. Mhm. Und ist natürlich ein purer Roggen-Wodka, sechsfach destilliert. Ist denn der, den wir gerade hatten? Vierfach, Entschuldigung. Der Zubrowka? Zubrowka, ist der auch Roggen? Zubrowka ist auch Roggen, genau. Also jetzt zum Vergleich zu dem Zubrowka, der ist jetzt zweimal weniger destilliert worden. Mal gucken, ob das für den Geschmack was tut. Das ist jetzt auch so eine typische, in Polen gibt es sehr häufig auch die halbe Liter Flasche. Ach, jetzt habe ich den, weil den jetzt aufgeschraubt habe, ich ihn gerade weggeschüttet. Ach so, du hast den schon gemacht? Ja, danke. Genau. Ist also von der Flasche her etwas unspektakulär gemacht, einfach ein aufgeklebtes Etikett drauf, schwarz-weiß gehalten, eine klare Flasche mit dem polnischen mit dem Adler drauf, auch so ein bisschen eingeprägt auf beiden Seiten. Man merkt schon vom Flaschendesign her etwas nicht so aufwendig gemacht wie der Rest bis dato. Ist auch von der Preisklasse auch etwas drunter, aber ich finde von der Geschmacksklasse gar nicht so schlecht. Das ist ein schöner Geschmack, der hat einen schönen Geschmack. Ich probiere jetzt erstmal, warte mal, und sehr mild. Ich finde, der ist noch milder als der Zubrowka. Der ist doch gar nicht so alt geworden, der Herr Sobieski. Doch, 70 Jahre. Hä? Das ist in der Zeit relativ. 70 Jahre kann aber nicht sein, nicht meiner. Wie hast du den falschen? Ich bin auf der. Alexander Benedikt. Nee. Herr Hase, ich bin auf der Zeile 73 in den. Ja. Zeile 73, sind wir. Ja, falsch. Genau, ja. Mit dem bin ich jetzt quasi unterwegs. Ja, naja, der hat auch eine Krone auf und so, wie sich das gehört. Das ist ein Großhitmann. Ein was? Ein Großhitmann der polnischen Krone. Oh, okay. Oberbefehlshaber der Armee. Aha, okay. Genau, wie gesagt, nachdem ist halt ein Wodka benannt worden, es ist relativ häufig, dass halt in Polen nach Persönlichkeiten oder nach besonderen Orten oder wie auch immer Wodkas benannt werden. Und hier ist sozusagen Johannes oder Johann der Dritte der Namensträger. Und ich finde, den Wodka ist extrem mild, also der ist noch milder als die anderen davor. Mhm. Ich finde auch im Abgang kaum Pfeffer. Ja, der hat das gar nicht. Das ist ein ganz anderer. Und der hat vorneweg ein bisschen mehr Mandel, finde ich. Also dieses so ein bisschen mandelmilch, so ein bisschen cremig. Cremig. Ist der vorneweg. Und auch sehr, sehr mild, also überhaupt nicht, brennt überhaupt nicht. Also der erste hat noch am meisten gebrannt, muss ich wirklich sagen. Also dementsprechend auch sehr einfach zu trinken. Finde, das ist so mein Preis-Leistungs- Sieger, also wenn ich nach Polen fahre, darf man ja ein bisschen mehr was mitnehmen und davon nehme ich mal ein, zwei Flaschen mit, weil ich finde, der ist Preis-Leistung wirklich sehr gut und auch den kennt man halt auch hier in Deutschland nicht so. Das heißt, wenn man den auch mal ausschenkt, ist es für jemanden, ist schon was anderes halt. Die ganzen großen Marken bekennt man ja und das ist für mich eher so persönlich so ein Nischenprodukt. Ganz schlimm bei den Herstellern ist immer auch, wie so häufig, die Homepage. Ja. Die machen da jetzt auch so ein bisschen mehr the truth of Wodka. Das heißt, die sagen halt, naja, was ist ein richtiger Wodka und wie muss der richtig sein? Und dementsprechend spielen die halt da ein bisschen mit der Wortmarke herum, weil ich glaube, das Produkt wird jetzt gerade noch, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr jetzt vermarktet, als es bis dato hatte oder war. Dementsprechend probieren sie es gerade so ein bisschen ein bisschen hervorzuheben, auch mit dieser ganz modernen Homepage und verlinken halt auf 100.000 Artikel zu diesem Wodka und das ist gerade so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen am größer werden. Ja. Ich glaube, den gibt es auch nochmal flavored, ich weiß es aber nicht. Das ist meistens so ein Modeprodukt, dann, wenn es die halt nochmal mit Geschmack gibt, also irgendwie infused oder so. Ja. Also um mich nochmal zu entschuldigen, dass ich den polnischen und russischen Adler verwechselt habe, das ist halt in der Prägung drin und da sind ja auch die Buchstaben drumherum und es sah so ein bisschen aus wie ein doppelköpfiger Adler. Und dann wäre er russisch, aber es ist nur der einfache Adler mit der Krone drauf, das ist natürlich der polnische. Also nur zu meiner Entschuldigung. Drumherum steht nochmal irgendwie der Name des Gründers, Jan der Dritte Sobieski. Genau. Ja, also finde ich auch sehr einfach zu trinken, sehr angenehm. Also das ist auch ein sehr angenehm. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich immer noch sagen, mein Favorit ist der Zubrówka. Ja. Aber das ist hier schon der zweite. Also an dritter Stelle würde ich jetzt den Belvedere nehmen. Der ist mir ein bisschen zu hart. Mhm. Ja, was für harte Männer. Und das bin ich nicht. Ja, machen wir mal weiter im Thema. Auch ganz interessant. Ach so, ich wollte noch was sagen, noch eine kleine Anekdote. Was bei dem oder was bei dem anderen? Genau. Es gab noch so einen kleinen Skandal um diesen Wodka herum, sondern es gab für Werbezwecke hatten sie Bruce Willis angestellt für den Wodka. Und genau, die wollten mir dann irgendwie 20 Millionen Euro weniger geben, weil das irgendwie verkackt hat oder sonst irgendwas. Da gab es ein bisschen Streit mit Bruce Willis. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel dazu, so als kleine Anekdote, wie halt diese Wodka-Marke probiert hat, auch mit bekannten Schauspielern nochmal ein bisschen Werbung zu machen, um halt die Reichweite des Wodkas etwas zu erhöhen und dass es sowas auch mal nach hinten losgehen kann, beschreibt dieser Artikel. Ich verlinke den, das ist ganz witzig, der Artikel heißt nämlich Bruce Willis verschluckt sich am polnischen Wodka und das fand ich ganz interessant und werde den nochmal dazu verlinken. So, jetzt kannst du vielleicht was zu dem Künstler sagen und ich sag was zu dem Wodka. Gut, ja. Also nicht zu Bruce Willis, sondern zu Frédéric Chopin. Genau. Frédéric Chopin, ja. Nachdem ist der nächste Wodka benannt und Frédéric Chopin, wie wahrscheinlich allgemein bekannt, ist ein polnischer Komponist und Pianist. Mhm. Mit einem französischen Namen. Mhm. Das ist nicht falsch ausgesprochen. Also man könnte nicht denken, dass er vielleicht in Wirklichkeit Chopin heißt, sondern heißt wirklich Chopin. Denn sein Vater war Franzose. Genau. Und ist irgendwie dann ist dann nach Polen gegangen und hat als Sprachlehrer sich da verdingt und dann eben eingeheiratet. So dass eben Frédéric Chopin Sohn eines Franzosen, einer Polin ist und eben in Warschau aufgewachsen ist. Natürlich Pole dann auch, klar. Und später dann natürlich ein Weltkünstler, der halt überall gelebt hat. Man muss auch denken, zu der Zeit war Polen dann ja auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also er ist 1849 gestorben, in Paris, gehörte es ja zu Russland. Genau. Also von daher. Aber eben von der Nationalität her Pole, muss man so sagen. Und ist auch immer noch so ein bisschen der Vorzeigepole. Oder genau. Deshalb hat man wahrscheinlich auch den Wodka nach genau, genannt. Genau. Ich weiß gar nicht, ob der so viel Wodka getrunken hat. Ich glaube es auch nicht, aber. Denn er war ja auch immer krank. Ja, Tuberkulose und musste sich immer schonen. Ist ja dann auch auf Mallorca gewesen, aus Gesundheitsgründen. Und war sowieso insgesamt sehr schwächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so viel Wodka getrunken hat. Ja, er gehörte dann nicht, glaube ich, zu den starken Polen. Ja. Sondern war halt da so ein bisschen lediert. Ja, und natürlich ein tolles Klavierwerk, das muss man wirklich sagen. Auch eins, was so ein bisschen auch Power hat. Ja. Ja, was auch sich an inspiriert an polnischen Vorbildern. Also diese Mazurken, die er verfasst hat, das ist schon sehr, ja, eher osteuropäisch von der Anlage. Und so ein bisschen volkstümlich auch. Das war so auch der Geschmack der Zeit. Genau. Ja. Zur Flasche, die ist in einer schönen Geschenkverpackung drin gewesen, wo natürlich auch nochmal in englischer Sprache ganz viel draufsteht. Wir trinken jetzt den ersten Wodka, der aus Kartoffeln hergestellt worden ist. Mhm. Oder Kartoffeln genau hergestellt worden ist. Ja, möglicherweise ja nicht nur aus Kartoffeln. Ne? Ich hatte mal. Das ist ja Getreide und Kartoffeln, genau. Also die schlagen auch hier als dass Getreide und Kartoffeln verarbeitet wurde, ganz klar. Aber der größte Teil sind halt Kartoffeln. Mhm. Und auch hier, die Flasche ist ähnlich wie beim Belvedere. Die ist halt so Milchglas und dann ist auch die Mitte ausgelassen, wo du halt dann Frédéric Chopin halt siehst. Mhm. Das ist das Originalspiegelbild von der Rückseite. Mhm. Natürlich durch die Optik etwas vergrößert und verbreitert. Mhm. Auf der Rückseite natürlich auch komplett auf Englisch für den internationalen Markt. Keine polnische Steuermarke drauf, gar nichts. Auch also eine hochwertige Flasche. Ja, und sehr schöne Flasche, muss man wirklich sagen. Ja. Darf ich immer einen Schluck? Ja, darfst du. Ich lösche noch mal ein bisschen den Geschmack durch das Wasser. So, mach da mal einen Schluck rein. Ich habe übrigens zu Hause eine Doktorarbeit aus der Geschichte der Medizin mit dem Titel Chopin als Künstler und als Patient. Ah, okay. wo jemand halt auch die Krankenakten bearbeitet hat und eben auch so Verbindungen hergestellt hat zwischen Werk und Krankheit. Ja, also schon sehr spannende Doktorarbeit. Ich finde vom Geruch her... Der Geruch ist seltsam, so metallisch. Das ist, also ich finde vom Geruch her nicht gut. Bedeutend anders als die anderen, aber man sagt, man sollte, wie man ins Glas gefüllt hat, mal ein paar Sekunden einfach mal stehen lassen. Ja, das können wir ja machen. Den Geruch fand ich jetzt hier eher abstoßend. Und dementsprechend... Wir lassen ein bisschen stehen. Lassen wir ein bisschen stehen. Ja, und dementsprechend halt erst dann trinken sollen. Von den Geschmacksnoten, wie gesagt, erwartet uns halt bisschen was anderes als die Roggenfraktion, sage ich ganz ehrlich mal. Wird nicht ganz so viel Mantel haben, wird nicht ganz so viel Vanille haben, wird in eine andere Richtung gehen, ne? Ganz klar. Mhm. Ist halt auch ein Wodka, der halt eigentlich, glaube ich, ganz, ganz stark auch über das Marketing kommt. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität wirklich ist, also so im Vergleich zum Preis, weil der ist auch schon so um die 40 Euro. Mhm. Und natürlich machen die, der soll schon sehr relativ kräftig im Geschmack sein, aber probier einfach mal selbst. Ja, der Geruch hält aber an. Noch ein bisschen, ja. Ja, süßlicher Geschmack. Das hat wohl auch, das ist wohl typisch für Kartoffel-Wodka. Quasi kein Nachbrennen. Ein Nachbrennen, sehr mild. Sehr mild. Also der, dann noch milder als das, was wir wissen. Also, die Mitte ist bei ihm halt sehr, sehr dominant. Mhm. Der erste Schluck ist halt so, da kommt was. Und dann kommt so die Geschmacksexplosion und quasi kein Abgang, auch dementsprechend kein Brennen auf dem Abgang. Mhm. Ja, sehr schön. Also wirklich toll. Also auch ein toller Wodka, bis auf diesen Geruch. Ja, es ist weniger dann jetzt doch. Da musst du ein bisschen stehen lassen, dann riecht er halt. Also den Geruch finde ich nicht schön, aber der Geschmack ist klasse. Wirklich klasse. Also finde mal auch, das ist ein Wodka für jemanden, der, wenn jemand einen Wodka zu verschenken hat, wenn man ja gerne Wodka trinkt, kannst du damit nichts falsch machen. Kann man nichts falsch machen. Also das ist der und der Belvedere, würde ich sagen. Dann weißt du, du hast einen hochwertigen Wodka. Der ist von der Mache her gut. Ja, aber der Belvedere ist eigentlich so derjenige, der so richtig, also der ist irgendwie hart. Mhm. Das ist so ein Wodka, den man auch als Wodka-Anfänger trinkt. Ja. Also Belvedere ist immer noch bei mir der, den ich am hintersten Platz habe, weil mir der zu hart ist und zu, dann hat auch keine Süße und so. Und diese anderen hier haben alle mehr Eigengeschmack. Mhm. Und ich würde jetzt auch sagen, der Chopin ist hoch. Mhm. Ich würde immer noch an zweiter Stelle den Zubrowka nehmen, aber vielleicht sogar den Chopin als nächsten. Mhm. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall also ein guter Platz 3. Und ja, ich meine, dass man den jetzt nach Chopin benannt hat, ist natürlich Marketing. Ja, klar. Gut, kommen wir vielleicht zu einem, der, sag ich mal, eher sehr gängig ist vom Namen her und vom Brand her, der natürlich auch in jedem Supermarkt nicht fehlen darf im Alkoholregal. Kommen wir jetzt mal zu dem Kollegen aus Finnland. Wir kommen jetzt mal zur Finlandia-Wodka. Mhm. Auch da der Unterschied, die Finnen machen diesen Wodka nicht mit Roggen, sondern mit Gerste. Mhm. Dieser ist auch sechsfach destilliert. Dementsprechend halt auch ein Wodka, den man halt ganz gut trinken kann. Und ich wollte jetzt mal einfach den vom Charakter als Kontrast mal nehmen zu den polnischen, die wir bis dato getrunken haben. Hm. Wollte ich einfach mal was ganz anderes nehmen. Das war jetzt das Einzige, was ich jetzt noch zu Hause hatte, ganz ehrlich gesagt. Der halt nicht polnisch war und nicht geflavored war. Einfach mal als Kontrast zum Probieren. Finlandia hat natürlich auch wieder 25.000 flavored Sorten. Das ist natürlich auch wieder hier jemand, einer, der unflavored ist. Der sogenannte Classic, glaube ich, steht drauf. Ich weiß gar nicht, was da heutzutage Classic draufsteht. Steht nicht mal. Das ist, glaube ich, neu heißen sie jetzt Classic. Eine Flasche, die auch sehr aufwendig gemacht ist. Die hat so eine silberne Kappe. Ja, wenn man sie von vorne sieht, wirkt sie erstmal schlicht. Ja. So einfach so, zwar die silberne Kappe, aber naja gut, so eine metallische Kappe, also ein Metallimitat, das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Aber das Interessante ist, wenn man sie dann dreht, auf der anderen Seite ist die Flasche unregelmäßig, wie so aus Granit geschlagen. Also genau, so. Also das ist schon auch wieder mit Aufwand. Mhm. Also unten, der Boden ist halt, sieht aus wie so ein Eisfels, so ein bisschen macht es den Eindruck. Mhm. Und, aber wo Eis, das hast du noch gar nicht gesagt. Viele denken ja, dass man Wodka auf Eis trinken soll. Nein, Wodka trinkt man eigentlich bei Zimmertemperatur, so wie wir es jetzt tun. Darum haben wir es ja auch so, wie wir es jetzt haben. Mhm. Mit auf Eis tut viele von diesen Geschmacksstoffen einfach binden und dementsprechend schmecken die halt dann nicht nach den einzelnen Komponenten, wie wir es jetzt geschmeckt haben, sondern verlieren halt einfach den vollmundigen Geschmack, der sich halt auch erst bei Zimmertemperatur und dann in der Mundhöhle auch so dann erst ergibt. Genau, und beim Eis wird es halt zu stark konserviert und dementsprechend trinkt man halt eigentlich, also in Polen kriegt man halt den Wodka nicht on Eis, sondern ganz normal bei Zimmertemperatur. Ja. Gut. Wie oft ist der destilliert? Du hast das ja immer gesagt. Genau, willst du das mal erklären, was das bringt, das so oft zu destillieren? Genau, das bringt halt den Destillationsprozess. Du kriegst halt den besseren Alkohol letzten Endes raus. Die ganzen Fuselöle und Stoffe gehen halt raus. Dementsprechend halt, umso häufiger du destillierst, umso eine bessere Qualität bekommst du auch. Naja. Und dementsprechend ist der als auch sechsfach destilliert. Das ist eigentlich so der Standard, sechsfach destilliert. Bis auch den hier, der war nur viermal, also Sobieski war halt nur viermal destilliert. Was ich aber jetzt geschmacklich macht sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und wie kriegt man die alle genau auf 40% dann hinterher? Wird das auch? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich weiß nur, früher hatte Wodka irgendwie 20% in den frühen Jahren, also so irgendwie 16., 17. Jahrhundert, war das gar nicht so stark. Und die 40% sind dann erst irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts erst gekommen. Aber frag mich jetzt nicht, warum. Ich kenne mich mit der Destillation nicht so aus. Also ich weiß nur von Whisky und Rum, dass man den stärker macht und anschließend auf 40 runter verdünnt oder auch auf 42. Ich denke auch, dass wir hier mit Wasser natürlich arbeiten. Mhm. Das wird bestimmt auch mit geregelt. Das weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja. So, wir probieren jetzt den Finlandia. Da steht auch drauf, Wodka auf Finnland. Ja, hätte man jetzt nicht gedacht. Ja. Ein Schluck. Ist da nicht auch so ein nationales Symbol noch drauf? Das ist ganz interessant, sind drei Rentiers drauf. Ah, das ein bisschen, genau, Rentier. Das sieht so ein bisschen sieht ein bisschen aus wie so ein Weihnachtsschmuck. Nee, das sind keine Rentiere, das sind Elche. Ah, okay, oder Elche. Ja, sieht so ein bisschen wie Weihnachtsschmuck aus, genau. Aber es sind Elche, ganz deutlich. Vor so einer untergehenden Sonne, so einer roten Sonne. Wow. Helsinki, Finnland, die da noch imported. Made from pure glacial spring water and the finest. Was? Das kann man gar nicht lesen. Ist ein bisschen abgegriffen hier schon leider auf dem Etikett. Sea raw barley. Wissen wir, was das ist. Naja, Bali ist Roggen, aber dieses Sea Raw sagt mir nichts. Na gut, also auf jeden Fall aus Roggen. Weißt du, wie man auf Finnisch Prost sagt oder zum Wohl? Irgendwie ist Rai lustig. Nee, man sagt das anders. Kill. Irgendwas mit Kill. Klingt so ähnlich wie Kill, das war meine Eselsbrücke immer. Kippis, genau. Dann also Kippis. Kippis. Ja, ganz anders. Ganz anders. Auch sehr, sehr mild. Genau, brennt kaum nach. Man merkt so nach ein, zwei Sekunden, kommt es ein bisschen, dieser Nachbrand, aber auch sehr dezent und sehr mild. Mhm. Im Vordergrund ist, finde ich, das schmeckt eher wie so ein bisschen wie Karamell. Mhm. So Karamell-Bonbon. Ja, ja, ja. Mhm. Das ist eher so die Note, die der süßlich, auch sehr süßlich hat, genau. Mhm. Und Abgang wirklich sehr, sehr mild, der kommt wirklich sehr, sehr smooth runter. Ja, sehr schön. Und die Mitte ist auch relativ dick. Also ich finde, vom Geschmack her merkt man in der Mitte so das Alkoholische, aber die nimmt dann relativ, nimmt dann wieder relativ schnell wieder. Also der hat was. Also der steht bei mir auf der Ebene wie der Dubrovka. Mhm. Also ich würde vielleicht sogar noch sagen, der Dubrovka ist ein bisschen besser noch als der Finlandia, aber der gefällt mir außerordentlich. Ja. Ist also auch sehr angenehm zu trinken. Ja, angenehm, ja. Hm. Muss man wirklich sagen. Tja. Interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mir dann jetzt der Finish so außerordentlich gut schmeckt. Ich mache jetzt ein bisschen leid für dich als Vertreter für polnische Wodka. Vielleicht solltest du jetzt im Anschluss nochmal einen polnischen probieren als direkten Test, Vergleich. Mhm. Ja, ich würde dann vielleicht nochmal tatsächlich den Dubrovka, der mir ja am besten geschmeckt hat. Also das ist für dich dann deine Nummer 1? Das ist meine Nummer 1, auf jeden Fall. Aber wirklich dicht gefolgt vom Finlandia. Also. Okay. Ja. Neutralisieren. Neutralisieren, genau. Ja, der hat irgendwie am wenigsten Geruch. Ja, der das ist ja praktisch neutral. Was eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, gell? Wenn Wodka vom Geruch her erstmal sehr neutral ist. Ja, ausgezeichnet. Sehr, sehr mild. Und sehr angenehm. Ja, verdient Platz 1. Verdient Platz 1, aber dicht gefolgt von Finlandia. Okay, also wäre praktisch für dich Dubrovka, also Biała, also der Weiße. Ja. Finlandia, wer war es dann? Wie wird es mit dem Bier weitergehen? Dann würde ich fast sagen, Sobieski. Okay. Chopin und Belvedere. Okay. Interessant ist, mal hier ganz kurz vom mal. Preis her. Vom Preis her. Der teuerste ist wahrscheinlich der, ich am schlechtesten fand. Ich glaube, der Chopin war, glaube ich, der teuerste. Ja. Also, die beiden letzten sind eindeutig die teuersten von der Preisskala her. Dubrovka und ich glaube, Sobieski ist so eine Preisliga. Das ist echt okay. Mhm. Und Finlandia, glaube ich, hängt da so ein bisschen hinten dran. Mhm. Aber das ist so von der Preisliga her echt, wie das vom Ganzen her ist. Mhm. Ja, doch. Aber ich finde den Dubrovka jetzt auch nochmal so. Also, der ist wirklich klasse. Das ist wirklich ein ausgezeichneter Wodka, würde ich sagen. Also, ich bin jetzt wirklich ein Wodka-Experte. Aber wenn du sagst, das ist schon ein gutes Zeichen, wenn der nicht diesen Geruch hat. Mhm. Aber er hat dann doch so eine milde und ja, also ich werde jetzt nicht zum Wodka-Trinker. Nee, aber jetzt mal als Überlegung, mal nach dem Essen mal einen zu trinken, als Alternative zur Verdauung, ist doch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Also auch mit dem Gedanken zu trinken, dass jetzt keiner ist, der brennt oder der irgendwie. Nee, das tut er nicht. Also das ist ganz klar. Und der Finlandia natürlich auch nicht. Und der, auch der Sobieski und der Chopin brennen nicht. Der Belvedere ist wirklich der, bei dem ich am meisten sagen würde, dass er nachbrennt. Mhm. Na, ich könnte ja noch mal jetzt einen versuchshalber, weil ich jetzt sage, der ist nicht so gut, aber vielleicht ist er jetzt im Nachhinein. Probier mal, genau. So. Wenig. Jetzt habe ich jetzt wirklich genug. Also das ist ja. Ich habe schon das Limonadenglas vertilgt. Ja, ich glaube nicht. Also wir haben wirklich ein paar Milliliter reingemacht. Ja. Wenig Geruch, aber der Geschmack ist auch. Das ist dieser Pfeffergeschmack, klar. Genau, dieser weiße Pfeffer, der halt zum Schluss kommt. Ja. Das ist nicht so meins. Das ist vielleicht gut. Das ist vielleicht gut, aber es ist nicht meins. Deshalb. Also das ist schon interessant. Das glaube ich, ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein großer Trinker, was in der Hinsicht passiert, aber ich finde es auch mal so im Vergleich mal, weil das trinke ich ja auch relativ wenig, wenn, dann trinke ich mal einen Schluck von irgendwas mal, aber so im Vergleich habe ich es auch relativ selten und man merkt halt doch dann im Vergleich die Unterschiede, wie sie halt dann direkt im Vergleich sind und wie die auch dann verschieden ausgeprägt sind halt auch, obwohl es ja ganz viele davon haben das gleiche Grundmaterial. Auch da merkt man halt, dass auch die Machart natürlich da ganz entscheidend ist. Das ist schon aufwendig, dass man so viel Verschiedenes machen kann. Aber gut, der Chopin hat natürlich andere Ingredienzien. Da ist ja noch die Kartoffel drin. Genau. Und man schmeckt das, also erstmal dieser seltsame Geruch, der kommt wahrscheinlich von der Kartoffel. Und es ist halt wirklich deutlich süßer. Also das ist schon aufwendig. Das stimmt, ja. Deshalb ist es auch wahrscheinlich einer, den man gut verschenken kann, weil der dann auch, abgesehen vom Geruch, gefällig ist. Genau, das ist halt so everybody's darling. Geschmack. Ja. Der Belvedere ist wirklich nicht gefällig. Das ist was für die Harten. Für die Kenner, die halt den Naja, die halt irgendwie sowas Brennendes und Pfefferiges mögen. Ja. Aber wie gesagt, der Rufka ist auch ein guter Kompromiss, finde ich. Und die Finnen gönnen es auch. Also man sieht eben, das ist auch... Das ist auch schon ein richtig toller. Ja. Ja. Gut, dann müssen wir irgendwann nochmal russische Wodka-Sorten und auch exilrussische machen. Das gibt es ja genug. Und den britischen. Also genau. Wodka aus Trauben. Gibt es ja sogar aus Italien. Und aus Frankreich. Und aus Frankreich, ja. Wir könnten vielleicht mal bei der zweiten Folge mal in den Bereich exotischere Wodkas gehen. Natürlich vielleicht vorneweg, dass man mal nochmal russischer probiert. Einfach im direkten Vergleich. Und dann mal in die Wodka-Welt abschweift, was halt so untypisch ist, weil polnische und russische Wodkas sind ja die, was man in erster Linie verbindet. Ja. Wodka. Naja, man könnte ja tatsächlich sagen, man nimmt zwei russische, vielleicht noch einen exilrussischen. Einen mit Trauben, also vielleicht tatsächlich diesen britischen. Und dann nochmal ein oder zwei so ganz exotische. Ja. Genau. Und da hätten wir schon, glaube ich, eine interessante Sendung zusammen. Aber wie gesagt, man muss es dann auch bei 6 bewenden lassen, weil ich jetzt schon merke, also wir hatten jetzt 5 und wir haben wirklich wenig getrunken. Wirklich immer ein Schlückchen, wirklich. Aber ich merke, das ist, also ich habe jetzt Alkohol getrunken und habe jetzt auch so ein bisschen so eine Bettschwere. Ja, also das war nicht so ausgeprägt beim Rum. Genau, mir ist es auch aufgefallen, dass beim Rum, wir haben da auch Alkohol getrunken, auch glaube ich bestimmt auch, ich würde sagen mehr. Ja, und es hatte auch zum Teil 42%. Genau, und ich fühle mich aber nach dem Wodka alkoholisierter als nach dem Rum. Muss man sagen. Obwohl wir im Vorfeld eigentlich gut gegessen haben und eine gute Grundlage geschafft haben. Haben wir, auf jeden Fall. Also von daran kann es nicht liegen, dass man jetzt sagt, wir hatten doch mehr Grundlage. Im Grunde eigentlich war unsere Grundlage heute besser, denn wir haben Pizza gegessen und auch ein bisschen Carpaccio. Also das ist eine gute Grundlage. Und nur Wasser getrunken, während wir zum Beispiel das letzte Mal haben wir auch Ouzo getrunken, weil wir beim Griechen waren. Das ist da ja unvermeidlich. Also das, und dennoch fühlte ich mich weniger alkoholisiert. Also jetzt fühle ich mich schon richtig alkoholisiert. Muss wirklich sagen, obwohl der durchweg immer nur 40% hat. Also der wirkt vielleicht auch anders. Das kann gut möglich sein, ja. Also ich finde es auch, das wirkt halt irgendwie härter. Also es hat gefühlt, als ob mehr Alkohol wäre, obwohl es von den Prozenten her quasi genau das gleiche ist. Ja, aber interessant. Und sicherlich auch, also auch dieser Geschenkaspekt. Also das sind alles durchweg sehr schöne Flaschen. Die Geschenkverpackungen sind schön und so. Also wenn ich das jetzt mit dem Rum vergleiche, da hatte man auch mal eine schöne Flasche, aber dann nicht so durchweg. Also das ist jetzt hier alles, da ist hier sehr viel Aufwand in die Flasche gesteckt worden. Also selbst in den Sowjetska mit der etwas kleineren Flasche, aber da ist immerhin dieser geprägte Adler mit dem Schriftzug drumherum. Also auch da ist Aufwand betrieben worden. Und also die finnische Flasche finde ich ja sehr gut, weil das so eine unaufdringliche Eleganz hat. Also das ist elegant. Der sieht von vorne so bescheiden aus. Und erst wenn man die Flasche näher anschaut, sieht man hinten dieses, wie aus Fels geschlagen und unten das wie so Eis. Also da ist ganz schön designermäßig Aufwand reingeflossen. Und so Spezialflaschen herzustellen ist natürlich auch immer etwas teurer. Also von daher kann man wirklich sagen, also das ist durchweg durchweg wird da in die Flaschen auch investiert. Ja. Ja. Gut, ich bin mal gespannt, was wir auf der Barkonvent denn noch an Wodka vielleicht noch mal. Stimmt, da ist ja auch Wodka diesmal, steht da ja im Vordergrund. Genau. Lass mal gucken, was da so passiert an Produkten. Ich bin auch total gespannt, weil ich, wie gesagt, auch nicht so der Hardcore-Wodka-Trinker bin. Und Wodka eigentlich meistens nur auch für Cocktails verwende. Aber ich würde nach der Erfahrung, die wir heute gemacht haben, würde ich doch mal hier das eine oder andere Mal auch mal gerne pur probieren. Mhm. Also auch explizite Wodkas, die halt auch zum puren Konsum halt gemacht sind. Es gibt natürlich auch diese ganzen Designer-Wodkas, wie ich sie nenne, die schon halt irgendwie vorgeflavored sind oder halt wirklich nur gemacht sind für Cocktails. Ist eine andere Geschichte, aber hier in diesem puren Bereich, wirklich zum Genuss trinken, da würde ich gerne mal das eine oder andere mal probieren. Wobei die Barkonvent sich natürlich auch so ein bisschen richtet an Leute, die Cocktails mischen. Na klar, mischen. Natürlich. Da ist ja Mixology, ist ja ganz vorne. Diese Spezialzeitschrift für die Barkeeper, Cocktailmixer. Das denke ich, das wird dann schon eine gewisse Rolle spielen. Ja? Also denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und wir werden natürlich dann auch berichten, deshalb machen wir es. Nicht zum Spaß. Genau. Ja. Okay, ich glaube, dann sind wir erstmal für heute durch. Aha, vielen Dank für deinen Gaumen. Ja, vielen Dank auch an die Zuhörer. Wir sind auch sehr gespannt auf Feedback. Wahrscheinlich haben wir wieder allen möglichen Unsinn erzählt. Und dann soll man uns das bitte sagen und schreiben, denn wir geloben Besserung und lernen auch nach und machen dann in der zweiten Folge über das Thema auch alles besser. Also versuchen es zumindest. Wir wollen ja auch an unseren Aufgaben wachsen. Und wenn wir schon beim Danken sind, dann also vor allen Dingen auch dir, lieber Hackpete, denn du hast ja hier auch für die Versorgung durch Alkohol ausschließlich gesorgt. Ich bin ja diesmal ganz raus und durfte nur genießen. Das ist ja auch sehr nett. Also vielen Dank. Gerne. Ja. Gut, dann würde ich sagen, liebe Podcast-Zuhörer, vielen Dank. Kontaktiert uns, wenn ihr mal Fragen habt, Anmerkungen. Wir freuen uns auf Feedback. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Dann drücke ich mal hier auf die Pause-Taste.